So, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir reden heute über Personenmarken, Avocados, Mickey-Mäuse und andere Dinge mit dem Marc Perl-Michel, gell? Also nicht, Richtig. ich habe aus irgendeinem Grund immer den Drang, das Französisch auszusprechen. Das ist irgendwie der Rest von meinen 7 Jahren Französisch, die ich in der Schule hatte, immer Perle Michel zu, keine Ahnung, wegen dem Ja, Ma C, höre ich wegen dem auch C, drauf. ich glaube wegen dem C im Mark oder so, Richtig. das ist eventuell der Grund. Ja, passt Gut, schon. Sehr gut. also Mark, wer bist du und was machst du? Ja, wer bin ich und was mache ich, kann ich relativ einfach beantworten. Ich bin ein Happy Place Architekt. Das ist mein zentrales Thema. Und in dieser Eigenschaft arbeite ich oder bin ich für Unternehmer als Mentor da. Ich bin Autor, Vortragsredner. Und ja, das sind so die wesentlichen Themen, mit denen ich unterwegs bin. Warum mache ich das? Ich habe einfach gemerkt, dass viele immer versuchen, sozusagen, sie sprechen mehr über sich und nicht so sehr über das, was ihre Kunden antreibt. Ja. Und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, weil du kennst ja diesen Satz, ich, alle sprechen nur über sich und niemand über mich. Das ist ja so dieses typische. Und gerade wenn man jetzt eine eigene Personenmarke oder eine Unternehmensmarke aufbauen will, da ist das einfach ein wesentlicher Ansatz, dass man sich auch mal so ein bisschen zurücknimmt. Fällt mir manchmal schwer, weil wenn ich gefragt werde, was mache ich, dann erzähle ich natürlich auch gerne darüber, weil das ist ein Thema, was mich wirklich Na. maximal begeistert, was mir einfach unglaublich viel Spaß macht, denn mir ist es tatsächlich gelungen, eine Idee, die ich schon seit 30 Jahren, fast 40 Jahren verfolge. Es ging mit meinem ersten Kunden los. Da der sagte sofort am Anfang immer: Schreib für die Kunden. Es ist mir egal, was du für mich schreibst. Schreib so, dass es meinen Kunden gefällt. Und er hatte mal so einen schönen badischen Akzent gehabt. Der meinte immer: Wo ist der Nutzen? Wo ist Und der so. Und Nutzen? Genau. wo ist der Nutzen? So. Und da sind wir dann wirklich immer reingegangen. Und von diesem Augenblick an war für mich immer, ich schreibe nicht für meinen Auftraggeber, sondern immer sozusagen für seine Kunden, damit die Botschaften hier auch entsprechend ankommen. Und genau das mache ich heute als Vortragsredner, als Mentor, als Autor. Spreche ich einfach darüber, wie du eben deine eigene Personenmarke aufbaust, damit du zu einem Happy Place wirst, für dich, für deine Kunden, aber am Ende auch für dein Team. Ja, du hast ein sehr schönes Wort geprägt, was sich bei mir eingeprägt hat und nicht wieder entprägt. Und wir hoffen, wir werden es jetzt heute so oft verwenden, dass das den Leuten auch so geht, nämlich das schöne Wort, sprich bitte kundisch. Ja. Und Richtig. ich habe auch damals von dem leider verstorbenen, früh verstorbenen Joachim Bumor auch was gelernt. Da gibt es ja auch bei Xing gab es immer diese Texte über mich. Ja, und dann gibt Richtig. es halt. Und das, ich finde, das die schlimmstmögliche Bezeichnung für irgendein Feld, was man online irgendwie generieren kann, also das berühmte über mich, weil dann schreiben die Leute, einer hat mal reingeschrieben, ja, zuerst habe ich eine Lehre gemacht und dann habe ich das gemacht und das und das. Und nach einer Viertelstunde kam er dann dazu, was er momentan macht, wo ich dachte, um Himmels Willen, ja. Ja. Und er hat da immer gesagt, wenn du da einen Text reinschreibst, dann druck ihn aus und dann markiere in Rot, wo du ich schreibst Ja. und markiere in Grün, wo du sie, ihr, euch, whatever, das schreibst, was du, wo du den Richtig. Kunden ansprichst. Und wenn mehr Rot ist als Grün, dann nimm den Zettel, knüll ihn weg und schreib den Text nochmal, ja? Also, oder? Also ist doch das Beste, was man, Wunderbar. also den Kern von dem, was wir jetzt heute erzählen, haben wir jetzt gerade schon rübergebracht, nämlich, wenn du die ganze Zeit über dich redest, ja, es Ja. interessiert eigentlich keine Sau, ja? Warum auch? Weil Ja. ich sag ja immer gerne, wenn ich so mit Kunden ins Gespräch komme, du weißt ja, ich habe so drei Fragen, die ich am Anfang gerne stelle. nämlich wer bist du, was machst du und was haben deine Kunden davon, dass es dich und dein Angebot gibt. Meistens weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ne. Und witzigerweise ist das so genau der Punkt, das Angebot letzten Endes, das ist mir erstmal fast vollkommen egal. Und diese drei Fragen, die ich stelle, und ich habe nicht so ganz ohne Grund meine Avocado hier Genau, die auf besprechen wir noch meiner, in Ruhe dann. genau, die Genau. habe ich wirklich so hier mit raufgenommen, weil ich einfach, weißt du, ich mache das, wie gesagt, schon sehr, sehr lange und das ging so. Ab Anfang der 90er Jahre ging das los, wo ich den Kunden immer mehr in den Mittelpunkt gestellt habe. Und ich hatte dann Anfang der Nullerjahre, da kam dann so ab so 2004, kam so dieser Begriff, sei 100% kundisch. Das ist mir relativ leicht gefallen in Formulierungen, im Aufbau von Drucksachen, Webseiten und so weiter, um hier einfach den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Erstmal, warum ist das so wichtig? Relativ einfach. Jeder Kunde ist per se erstmal ein absoluter Egoist. Wie gesagt, im positivsten Sinne, er möchte seine eigenen Probleme gelöst haben Los. oder sein drängendstes Bedürfnis befriedigt haben. Ansonsten ist es ihm erstmal vollkommen egal, was du machst, wie du es machst, solange er nicht versteht, welches Problem du löst, wie du ein Problem löst, für wen du ein Problem löst und wie das zu erwartende Gesamtergebnis ausschaut, Ja. dann kannst du hier einfach nicht punkten. Und diese Informationen müssen quasi auf einen Punkt herauskommen. Wie gesagt, ab Anfang der Nullerjahre war so diese Aussage, sei 100% kundisch. Das ist am Anfang, vielleicht erinnerst du dich noch, es gab mal von Eckart von Hirschhausen ein Buch Arzt Deutsch, Deutsch Arzt. Habe ich hier irgendwo stehen sogar, ja. Richtig. Und dann gab es von Martin Rütter Hund Deutsch, Deutsch Hund, Ja. gab es auch mal als Buch. Und für mich war dann sozusagen so die Idee, kundisch, Unternehmer, Unternehmer kundisch, das Ja. so als übergeordnetes Thema zu Ja. nehmen. Und das war so da kommt dieser Begriff für mich eigentlich her, aus diesem kleinen Langenscheid-Wörterbücherspiel, um Ja. das sozusagen die eigene Sprache in die Sprache der Kunden zu übersetzen. Und um das zu machen, da muss man sich natürlich erstmal über ein paar Dinge im Klaren werden. Und 2, 3 Jahre später ist dann tatsächlich auch dieses Avocado-Prinzip entstanden. Und ich hatte, also das sind ja, also das Avocado-Prinzip, ich erkläre es nachher nochmal, das geht Ja. ja um drei Bereiche. Du hast ja den Avocado-Kern, das Fruchtfleisch, die Außenhaut. Und das sind drei wichtige Elemente und die führen am Ende zu einer essentiellen Frage hin, nämlich wie möchtest du in den Erzählungen deiner Kunden auftauchen? Das ist im Grunde genommen eine alles überspannende Frage. Und wenn du diese Frage erst einmal wirklich für dich beantwortest, indem du dich in deine Kunden hineinversetzt und hier einfach eine Verbindung zu deinem Kunden aufbaust, dann weißt du sehr genau, was du machen musst, um dann auf diese Art und Weise in den Gesprächen deiner Kunden aufzutauchen. Ich habe immer so einen kleinen Test im Hintergrund. Das ist dann nämlich die Aussage, dass ich immer empfehle, Mensch, was erzähle deine Kunden, wenn du mal nicht da bist? Stell dir mal vor, du bist irgendwo auf einer Toilette, bist bei einer Veranstaltung, hast dort gerade einen Vortrag gehalten und danach gehst du auf die Toilette und hörst mal, was sagen denn die Leute über deinen Vortrag, den du gerade eben An das gehalten für hast? einer. Richtig, was ist das denn für ein schräger Vogel oder wow, ich bin total irre, total geflasht, da waren so viele Ideen. Denn da hat ja jeder am Ende seine eigene Perspektive heraus. Aber das ist wirklich der absolute Spiegel. Da brauchst du keine Umfragen zu machen, sondern beobachte nur einfach deine Kunden, hör ihnen zu, beobachte, wie sie dich wahrnehmen und dann sieh zu, dass du einfach deine Marke, dich selber so präsentierst, dass du hier einfach einen Anknüpfungspunkt zu deinen Kunden hast und dann letzten Endes auch mit den Schlagworten auftauchst, die du möchtest, dass diese Geschichten weitererzählt werden von deinen Kunden. Und wie gesagt, das ging so ab 2005, ging das mit dem, oder 2004 mit dem 100% kundisch. Das hat dann zu der Frage geführt, wie möchtest du in den Erzählungen deiner Kunden auftauchen? Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich hatte damals keine Lösung zu diesem Thema. Also ich konnte diese Frage selber nicht beantworten, aber ich wusste, es ist eine wichtige Frage. Und ich habe dann tatsächlich noch mal über 10 Jahre gebraucht und viel gearbeitet, viel mit Kunden gearbeitet. Also ich habe in verschiedenen Positionen, habe ich also mit Hunderten von Unternehmern zusammengearbeitet, um ihr Produkt aufzubauen, um ihren Sales-Prozess aufzubauen, um auch ihr Marketing, ihre Außendarstellung so weit aufzubauen. Es war nicht immer leicht, nicht alle haben es geschafft, aber die meisten waren extrem zufrieden, weil sie einfach innerhalb kürzester Zeit einen riesen Schritt gemacht haben. Und tatsächlich so vor 2, 3 Jahren, da machte es plötzlich Klick, wo ich gesagt habe, Mensch, es gibt ein Thema, was mich total begeistert. Das ist nämlich die Walt Disney Themenparks. Ich liebe die Disney Themenparks. Das ist mein persönlicher Happy Place, wo ich immer gerne bin. Ich meine, nicht umsonst habe ich hier Mickey Mouse hinter mir und auch in den Bildern Mehrfach, fällt das mehrfach, ja, auch das genau. auf. Und vor allem, ich habe also auch immer meine Mickey Mouse Öhrchen, habe ich Ah, also so auch sehen mit die aus, dabei. okay. Also ich meine das wirklich ernst. Also ich habe noch ein paar mehr dabei. Also für jede Situation habe ich etwas dabei, was ich mir dann im gegebenen Augenblick dann auch mal aufsetzen kann, um mich in meinen Happy Place hineinzuversetzen. Und tatsächlich ist dieser Happy Place-Ansatz, den ich heute habe, ist das Ergebnis der letzten 25 Jahre. Und bietet dann tatsächlich ein paar Ansätze, die wirklich dazu dann auch führen, dass man selbst seinen eigenen Happy Place gestaltet, für sich selbst, für seine Kunden, aber auch für sein Team. Das war quasi dann auch die letzten Iterationsschritte, weil für mich war bisher immer der Ansatz Marketing extrem im Vordergrund, also verkaufen, verkaufen, verkaufen. Beziehungsweise abkaufen lassen. Also verkaufen finde ich Ja. relativ langweilig. Ich finde es besser, wenn die Ist immer Leute zu total mir geil, wenn kommen. einer kommt und sagt, Oliver, ich glaube, du kannst mir helfen, oder Marc, ich glaube, du kannst mir helfen, oder? Dann Richtig. hat man sofort ein Adrenal, also was ist das? Dopaminstoß, weil man sagt, okay, der meiste Teil der Arbeit ist schon getan, ne? Und das wäre ja die Aufgabe, ist ja die Aufgabe von Marketing, ne? Dass einer kommt und Richtig. sagt, hey, ich glaube, du kannst mir helfen. Und zwar folgende Frage. Wenn man es Eine nicht kann, kann man ja immer noch, ne, Prüfung. kann man immer noch sagen, ja, du, ich empfehle dir jemanden, ne? Richtig. Also eine der wichtigsten Fragen gerade im Verkaufsgespräch ist einfach, was glauben Sie, wie ich Ihnen helfen kann? Diese Frage als erstes verändert am Ende alles, weil in diesem Augenblick dann überlegt der Kunde auch, Ne. na, sag mal, wie kannst du mir denn eigentlich helfen? Und dann Ja. kommt so, ja, ich habe das gelesen, ich habe das gelesen, ich habe da mal etwas im Vortrag gehört und ich finde die Idee spannend, meinte ich wunderbar, das können wir auch umsetzen, das und das halte ich für Sie gerade für Ja. absolut relevant. Und dann ist meistens am Ende nicht mehr die Frage, arbeiten wir zusammen oder finanzielle ist auch nicht mehr die Frage, das ist nebensächlich, weil hier steht die Problemlösung des Kunden im Vordergrund, also wie Ja. kann ich den Kunden von seiner aktuellen Ist-Situation hin zu einer neuen Zielsituation begleiten. Was Ja. kann ich also dazwischen machen? Was sind die einzelnen Schritte, die wir uns dann anschauen? Und da ist für den Kunden das Ziel wesentlich attraktiver als das, was er am Ende sozusagen in mein Mentoring oder was auch immer investiert. Ja. Manchmal nur einfach mein Buch. Aber hier geht es wirklich ja darum, ich verstehe mich als Problemlöser, als Ideenfinder, als Verbinder von Ideen. Ja. Und das gelingt mir einfach extrem gut. Und ich sage mal, jeder Unternehmer mit Weitblick, der profitiert wirklich davon, denn er schwimmt selber in seiner eigenen Bubble, macht das, was er immer macht, hat seine eigene Perspektive. Und ich gucke sozusagen aus der Vogelperspektive drauf und sehe hier einfach, Mensch, ja, ist schon gut, aber da sprichst du mehr über dich. Was haben denn deine Kunden davon? Das ist meistens die Frage, die ich Ja. als erste stelle. Was haben deine Kunden denn davon, dass es Ja. dich gibt? Ich stelle dann immer, also wenn Leute Schwierigkeiten haben, irgendwie zu beschreiben, oder wenn die immer diese Ich-Formulierungen verwenden, benutze ich immer den schönen Satz, dass ich sage: So, jetzt stell dir vor, ich war dein Kunde, ja, du bist mit mir fertig, ja. Was ist für mich jetzt anders als vorher? Absolut, genau Also das ist eine ja, Transformation, ja. gerade die von uns allen geliebten Coaches, die tun sich da höllisch, höllisch schwer, ja, weil sie immer Unendlich. sagen, ich helfe Leuten in Veränderungssituationen, wo ich sage, ja, aber bist du jetzt auch der Einzige, der das so beschreibt, ne? Ja. Also Not, ja. Und wo ich dann immer sage, ja, klar, jetzt beschreibst du die Ausgangssituation, aber woher weiß ich denn, dass ich dir vertrauen kann? Oder woher weiß ich, was ich von dir dann bekomme? Ja, Ja. weil und das finde ich eine, also, und dann beschreiben sie mir, was, wie ich mich dann fühle. Und dann kann man, so wie jetzt hier, irgendwie so eine Art Pitch draus machen, aber eben ein Pitch mit dem Resultat und nicht mit dem, also Richtig. es ist ja, mir ist das vorhin jetzt gerade eingefallen, während du gesprochen hast, es ist ja wie wenn ich in die Metzgerei gehe, ne? Dann will ich ja irgendwie eine Wurst kaufen oder einen Schinken oder einen guten Schnitzel oder irgendwas. Und wie lange der dazu gebraucht hat. Ja. Der Metzgermeister ist oder nicht, also wie auch immer, wie lange er Erfahrung hat und so. Es interessiert mich eigentlich alles nicht, ja, Das ist sondern mich vollkommen egal. interessiert, im Idealfall wird mir das am Schluss schmecken. Da ist vielleicht sogar der Preis, ja, solange ich es mir leisten kann und will, auch irrelevant, ne, weil ich frage ja auch nicht vorher, ja, wie viel. Das ist also Metzgerei ist das passende Beispiel. Kaum jemand sagt für 10 Euro Putenschnitzel, sondern die Nee. Leute sagen so und so viel Gramm Putenschnitzel, Richtig. ja, oder Richtig. Pfund oder whatever, ja. Ja. Also das heißt, der Preis ist dann nahezu irrelevant. Wie gesagt, ich meine, ich gehe ja auch nur in die Metzgerei, wenn ich weiß, dass ich es mir leisten kann, ne? Richtig. Also, wenn ich jetzt weiß, ich kann mir nur das Billigste des Billigsten leisten, gehe ich halt zum Discounter und kaufe im Endeffekt vielleicht sogar dasselbe Fleisch wie das, was ich beim Metzger kriege, aber halt irgendwie wahrscheinlich nicht in der Qualität oder Frische oder was auch immer, ja. Genau, und das ist dann wirklich, wie gesagt, viele sehen immer als erstes den Preis. Oh, das ist teuer. Warum ist das teuer? Also, womit vergleichst du denn das? Ja, da und damit. Dann kauft ihr das Buch, das ist billiger, zahlt 20 Euro, alles Ja. gut. Da ist das ganze Wissen drin und dann setzt es um. Ja, Genau. aber ich kann das ja nicht umsetzen. Okay, dann lass uns. Das ist dann letzten Endes genau das, wo ich die Leute dann für einen bestimmten Zeitraum dann eben so an die Hand nehme und sie dann durch einen Prozess dann auch führe. Und das ist dann diese Umsetzung. Und viele tun sich wahnsinnig schwer. Sie haben viel Wissen, sie horten Wissen. Also ich kenne Leute, die haben die halbe Festplatte voll mit irgendwelchen PDFs und E-Books und so weiter. Haben hunderte von Megabytes an Informationen auf ihrer Festplatte zu liegen. Und da frage ich einfach, okay, was hast du davon schon umgesetzt? Ja, nichts. Okay, wunderbar. Das ist natürlich dann so genau der Punkt. An der Stelle wird es dann schwierig. Ne. So, und von daher, wie gesagt, also ich hatte eben auch von Anfang an so diese Vision, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, aber das war immer nur ein Teil der Aufgabe, beziehungsweise der Herausforderung. Das Avocado-Prinzip war so ein Zwischenschritt, aber was am Ende alles rund macht, das ist eben dieser Happy Place-Ansatz, den ich wirklich schon sehr, sehr lange auch in mir trage und nicht so ganz ohne Grund kommt eben meine Begeisterung für die Disney-Themenparks, Ne. weil Disney ist wirklich, also egal ob man jetzt Disney wirklich mag oder nicht, also Ne. jemand sagt, kann ich nichts mit anfangen, meine ich wunderbar, bin ich absolut d'accord Muss ja mit, auch nicht aber jeder für mich hin. muss ja auch nicht sein. Aber der entscheidende Punkt, also ich bin mit Disney heute auch so ein bisschen unzufrieden, weil Disney hat sich in den letzten Jahren, also gerade nach Corona, so ein bisschen blöd entwickelt. Ist ein anderes Thema, aber bis Corona war Disney für mich einfach wirklich auch der absolute Happy Place. Und gerade in den USA, also Florida, Kannst du Anaheim. da mal ein Beispiel machen, inwiefern, also demnach verhalten die sich ja kundenzentriert, ne? Kannst du da Absolut. mal ein paar Beispiele machen? Und dann würde ich sagen, gehen wir mal vorsichtig zur Avocado über und versuchen auch mal so konkret wie möglich zu sein, weil ich glaube, abstrakt haben wir das Thema einigermaßen durch, aber Können eben wir jetzt mal machen. konkret Beispiele zu machen, vorher, nachher und so weiter. Richtig. Können wir machen, Also überhaupt machen kein wir erstmal Disney-Kunden zentriert, fände ich jetzt Disney spannend. kundenzentriert, also das ist tatsächlich der absolute Punkt, der bei Walt Disney immer im Mittelpunkt stand. Er hat einfach seinen ganzen Mitarbeitern immer gesagt, also wir machen Entertainment für die ganze Familie, also Kinder und Erwachsene sollen in unseren Filmen gleichermaßen Spaß haben. Dann hat er diese Idee dann in einen Themenpark, in das ursprüngliche Disneyland in Anaheim mit übernommen. Und hier hat er auch ganz klar gesagt, es soll ein Ort sein, an dem Eltern und die Kinder gleichermaßen Spaß haben. Das war der Hauptansatzpunkt. Und er hat seinen Mitarbeitern von Anfang an gesagt, wenn ihr mit den Kunden in Kontakt seid, es sind keine Kunden für uns, es sind keine Besucher, es sind unsere Gäste. Und das hat hier an dieser Stelle absolut alles verändert, denn Gäste behandelt man absolut anders als Kunden oder einfach nur Besucher. Also wer hier mal so den krassen Unterschied erleben will, ich war letztes Jahr in Anaheim gewesen, ich war bei Disney, fantastisch, ich war Universal Studios, hat mir nicht so gefallen, weil hier einfach bei Universal herrscht eine andere Guest Experience, da stehen die Fahrten im Vordergrund, da stehen teilweise die Geschichten auch im Mittelpunkt. Aber also ich hatte immer so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl im Hinterkopf. Bei Disney habe ich das deutlich weniger. Und hier an der Stelle versteht es Disney wirklich absolut perfekt, eine Customer Journey aufzubauen, die weit vor dem Betreten des Parks beginnt. Also wenn du deine Reise buchst und so weiter, dann bist du schon lange in der Geschichte drin. Und Disney versteht es hier wirklich sehr, sehr gut. Deren Kern, das ist ja Storytelling. Das ist wirklich der Kern, der bei Disney absolut alles verbindet. Und da ist es an dieser Stelle wirklich fast schon egal, wo sie das mit einbauen. Also nur mal um so ein paar Zahlen mal rauszugeben. Disney betreibt insgesamt über 40 eigene Resorts, also Hotelanlagen, die jeweils auch eine eigene Story haben. Allein in Florida haben sie über 28.000 Betten. Sie haben weltweit 12 Themenparks mit rund 140 Millionen Besuchern in 1923. Also 140 Millionen Besucher, Also die also 2023, du hast gerade 1923. 2023, genau, das 2023, waren ja. die letzten Zahlen, die jetzt verfügbar sind, die ich Ja. recherchieren konnte. Sie haben aktuell 6 Kreuzfahrtschiffe, 2 kommen jetzt demnächst noch dazu, plus 4 weitere bis Anfang 2030. Das heißt, sie haben 13 Kreuzfahrtschiffe, die weltweit unterwegs sind. Sie betreiben 2 Inseln als Anlaufstelle. Sie haben ein Restaurant im Orbit über Florida angesiedelt. Das ist Space 220. Sie hatten mal einen eigenen Star Cruiser im Star Wars Spiel. Das war tatsächlich eine der Geschichten, die bei Disney nicht funktioniert hat. Aber was Disney einfach hier hat, das ist Unmengen an Content. Disney hat unglaubliche Mengen an Content und sie nehmen hier, also das, was wir auch in den Themenparks sehen, das sind meistens nur wirklich so die einzelnen, die Highlights, die dann inszeniert werden, wo dann Geschichten erzählt werden können. Und das alles hat natürlich dann auch so den Sinn und Zweck, einfach den Gästen ein Erlebnis mitzugeben, was sie wahrscheinlich nie wieder vergessen werden. Und jetzt mal so ein paar Zahlen dazu. Disney hat in seinen Hotels das ganze Jahr über in etwa eine Auslastung von 90%. Das ist sehr ordentlich. Die restlichen 10% sind meistens die Zimmer, die gerade renoviert werden. Also von daher hast du da fast das ganze Jahr über wirklich bis sind die ausgebucht. Sie haben eine Wiederkehrerquote von über 70%, also etwa 72% der Leute, die einmal in einem Disney-Themenpark waren, die kommen innerhalb von 3 bis 5 Jahren wieder. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sie kommen wieder und bringen meistens noch mal jemanden mit. Und wie gesagt, die haben in 23 in Florida 47 Millionen Gäste gehabt. in den Themenparks, in den Hotels 47 Millionen Gäste. Das heißt also, die wissen sehr, sehr genau, wie hier Customer Journeys und eine Customer Experience aufgebaut wird, die die Gäste wirklich begeistern. Wo also die Mitarbeiter, und das ist einer der wesentlichen Punkte, die Mitarbeiter, alle, vollkommen egal, Manager im Anzug, wie jemand, der gerade dabei ist, die Straße zu kehren, oder im Shop, wenn jemand gerade ein Regal aufräumt. Die Mitarbeiter sind angehalten, den Kunden ein Erlebnis zu verschaffen, indem sie sich einfach wohlfühlen, indem sie einfach eine problemfreie Zeit erleben. Und das ist dann tatsächlich genau der Unterschied. Es ist, wie gesagt, vollkommen egal. Auch der Manager, du siehst, Manager gehen durch den Park, ach, da liegt ein Stückchen Papier, wird aufgenommen, weggeworfen. Der Straßenkehrer, das ist ein Erlebnis, das hatten wir 2009. Meine Tochter, damals 5 Jahre alt, war noch im Kinderwagen unterwegs. Sie haben dann so durch den Park geschubst. Wir waren damals mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern waren wir da. Und da, das ist ein eindrückliches Erlebnis. Zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass diese Prinzipien bei Disney wirklich sehr im Mittelpunkt stehen. Und ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen, so etwa 10 Meter weiter, da ist ein Straßenkehrer, der macht gerade die Straße sauber. Und ich habe dann gesehen, wie wir haben so die Pläne dann zusammengehalten. Meine Tochter sitzt unten im Kinderwagen. Wir gucken alle in den Plan rein und versuchen einfach den Tag so ein bisschen zu organisieren, was wir so als erstes machen und so weiter. Und plötzlich kommt dieser Mann dann auf uns zu, hält so etwa in 2,5 Meter Abstand, stoppt er, holt sich dann von uns die Erlaubnis, ob er sozusagen unsere Tochter beschäftigen können, damit wir dann einfach sozusagen unseren Tag planen können. Und er hat dann so ihr so ein paar Zaubertricks gezeigt, hat so ein paar Ballontiere gemacht, hat ihr dann noch am Ende so ein paar Aufkleber gegeben. Und als wir dann mit unserer Planung zu Ende waren, dann ist er wieder weggegangen, hat uns noch einen wunderbaren Tag gewünscht und ist dann seiner eigentlichen Tätigkeit nachgekommen, hat dann weiter den Müll aufgekehrt. Der entscheidende Punkt ist natürlich der, und das ist einer der wesentlichen Aspekte. Er hat gesehen, da ist eine Familie, das Kind sitzt im Kinderwagen, Familie plant, das Kind sitzt passiv da, dem war natürlich dann irgendwann grottenlangweilig. Und was sie nicht haben wollen, sind einfach schreiende Kinder im Kinderwagen. Das kann den ganzen Tag versauen. Und deshalb suchen Sie einfach solche Szenen proaktiv raus und versuchen die von Anfang an zu entschärfen, damit wir einen genialen Tag erleben können. Und genau das versteht Disney wirklich absolut perfekt, hier Menschen ein Erlebnis zu verschaffen. Da sind sie sehr, sehr gut organisiert. Disney ist ein absoluter Meister darin, im Crowd Control, also sozusagen um die Massen zu kontrollieren, um die dann auch durch den Park zu steuern, damit eben auch die Wartezeiten eben auch nicht immer so langweilig werden. Wie gesagt, da gab es in den letzten Jahren so ein paar Veränderungen, die ich tatsächlich etwas anstrengend finde, weil sie hier sozusagen die Wartezeit gerne gegen Bezahlung auch verkürzen, was dann mal eben den Tag so ein bisschen blöd macht. Ich war letztes Man hat ja Mal. nicht gerade wenig gezahlt, wenn man da reingeht. Also ich. Richtig, du zahlst eine Menge Geld dafür, dass du da bist. Und gerade wenn du in Florida bist, würde ich einfach sagen, nimm einfach mal so 7 Tage. Das ist so das Minimum, um erstmal so die Spitze der Spitze eines Eisbergs dort zu erleben. Weil wenn du erstmal drin bist, merkst du, neben den Parks gibt es noch unendlich viel mehr, was du erleben kannst. Und in den 90er Jahren war ich fast 100 Tage in den Disney-Themenparks gewesen. In Florida, ja, es gab so bis 96 gab es so ein Fun in the Sun Pass. Da hattest du 30 Tage Zug, konntest du in die Disney-Parks mit reingehen. Das war wirklich total Ja, ist nicht klasse. schlecht, ja. So, und wie gesagt, und da habe ich also sehr, sehr viel mitgenommen. Und etwas, was die wenigsten wissen, ist, es gibt bei Disney, gibt es die Disney University. Und die sind darauf spezialisiert, die eigenen Mitarbeiter auszubilden. Also jeder Mitarbeiter bekommt eine Traditions Class mit. Also wofür steht Disney? Was ist der Kern von Disney? Also was sind die Werte, Regeln, Prinzipien, Glaubenssätze? Dann haben sie natürlich auch Lehrgänge und Schulungen, wo dann die ganzen Prozesse und Abläufe dann abgebildet werden. Und in der letzten Phase haben sie dann auch natürlich eine Ausbildung, wie gehen wir mit Gästen um, wie begrüßen wir unsere Gäste, wie arbeiten wir mit unseren Gästen. Und da gibt es ja so den berühmten Two-Finger-Point. Und das kann man mittlerweile wirklich sagen, wenn die so erklären, ja, dann gehst du also da lang und dann gehst du da lang, am Ende gehst du da lang. Sie vermeiden hier einfach sozusagen mit einem Finger auf den Kunden zu zeigen oder so herumzuzeigen, weil in manchen Kulturkreisen wird das als unangenehm empfunden. Deshalb gibt es den Two-Finger-Point, wo sie dann eben mit zwei Fingern das dann eben zeigen. Und Ist ja dann auch besser, wenn man nur vier Finger hat, wie die typische Disney-Figur. das kommt noch mit dazu. Übrigens scheint aber dieser Two-Finger-Point tatsächlich auf einer komplett anderen Basis zu fußen, weil Walt Disney war bekanntermaßen Raucher. Und Okay. es gibt einige Bilder von ihm, wo er dann so in die Gegend zeigt und man hat die Zigaretten rausretuschiert. Also von daher, aber wie gesagt, das ist so eine Ja, witzige das ist Sache. eine Kleinigkeit, ja, Das ist aber eine sagt man Kleinigkeit, ja aber. in Deutschland auch, ne? Oder so habe ich das noch gelernt, man zeigt nicht mit nackten Fingern auf angezogene Leute, ne? Richtig. Oder in Italien sollte man niemals sagen, das ist klasse. Das könnte man dort sehr schnell sehr falsch verstehen und dann läuft die ganze Sache Oder in von eine weitem komplett andere zuwinken Richtung. und ja. Ja, genau. Also das passt überhaupt nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wie gesagt, Disney hat hier einen Ausbildungsprozess für seine Mitarbeiter in der Disney University. Das ist also wirklich so ein Weiterbildungsbereich. Aber dieser Weiterbildungsbereich, der bietet auch Führungskräftetraining an, der bietet auch Mitarbeiterschulungen an im Bereich Customer Service, Leadership, Service Excellence. Und damit sind sie gerade in den USA, wenn du im Bereich Hotellerie und Gastronomie bist, ist das die erste Anlaufstelle, wo viele Unternehmen ihre Mitarbeiter hinschicken, um ihnen eine Ausbildung mitzugeben im Bereich Customer Experience und Service Excellence. Weil mit jährlich 140, 150 Millionen Besuchern wissen die, wie das funktioniert, und zwar sehr, sehr genau. Würde man von ausgehen. So, können wir jetzt eine Sache, oder wenn du jetzt sagen würdest, okay, jemand ist jetzt entweder Unternehmer oder Einzelunternehmer, Einzelfreiberufler, wie auch immer, mal aufs Kleinstmöglichste, also vom Gigantischen aufs Kleinstmöglichste Richtig. runter gedimmt. Hast du mal ein konkretes Beispiel, was man sozusagen, was eine Einzelperson von Disney lernen kann? Gut, kann ich dir sagen, ich sag mal, die Erklärung habe ich tatsächlich gerade eben ja schon mal gegeben, nämlich das ist das Avocado-Prinzip. Das Genau, Avocado-Prinzip, lass uns das mal genau. durchquatschen hier. Das ist nämlich jetzt der Aufhänger, weil wenn du eine Ja. Avocado aufschneidest, damit ihr das mal so vor Augen habt, also Avocado, so sieht sie aus. Und das Schöne daran ist, du hast den Avocado-Kern. Und das ist tatsächlich das Wichtigste, was ich also bei einem Unternehmer erstmal herausarbeiten möchte. Das ist nämlich einfach die Frage, warum gerade du? Warum eigentlich du? Sozusagen, wer bist du eigentlich? Und so, was sind denn deine persönlichen Regeln, Werte, Prinzipien, Glaubenssätze? Was treibt dich im Kern an? Und da ist, wie gesagt, der Avocado-Kern so mein erster Ansatz. Denn das, was du in diesem Kern hast, kannst du auch in andere Geschäftsbereiche damit reinnehmen. Wenn du sagst, Mensch, ich muss mein Business neu erfinden, meinte ich, wunderbar, nimm deinen Kern, pflanz ihn woanders wieder ein, dann wird dort etwas wieder wachsen. Und wenn du einen Avocado-Kern nimmst, in dem richtigen Boden einpflanzt, mit den richtigen klimatischen Bedingungen, was wächst dann an dieser Stelle? Ein ganzer Avocado-Baum wieder, ne? Mit Richtig, ein vielen weiteren Avocado. Avocados. Ja. Richtig, mit vielen weiteren Avocados. Und genau das ist der Punkt. Da wächst kein Birnenbaum, kein Kirschbaum, kein Apfelbaum, sondern ein Avocadobaum, weil nämlich genau das angelegt ist. Und hier an dieser Stelle hast du schon mal den ersten Ansatzpunkt. Also wenn wir uns dann über die eigenen Regeln, Werte, Prinzipien und Glaubenssätze unterhalten, dann merke ich sehr, sehr schnell, macht er etwas, weil es ein Geschäftsmodell ist, um schnell Geld zu verdienen? Oder gibt es hier tatsächlich etwas, wo er sozusagen den inneren Antrieb hat, also sein, das heißt ja immer so gern, finde dein persönliches Warum. Wie ist es, warum? Also warum du? Das ist einfach genau der Punkt, das ist so diese Gemengelage aus Werten, Prinzipien und Glaubenssätzen und Regeln, die das alles miteinander verbindet, weil das zeichnet dich am Ende aus. Das ist dann auch der Kern deiner Personenmarke. Das ist der Kern im Grunde von allem, was du machst mit deinem Business. Und da müssen wir natürlich dann schon mal genauer hinschauen, um hier herauszufinden, was treibt dich denn im Kern an? Und ich hatte hier tatsächlich mal eine Kundin, um das mal so als kleines Beispiel einzustreuen, die machte Führungskräfte-Coachings oder Führungskräfte-Trainings. So, und Führungskräfte-Coachings bzw. Führungskräfte-Trainings sind an und für sich krachend langweilig, weil es ist immer wieder das Gleiche. Und du hast Führungskräfte, Trainer, hast du wie Sand am Meer. Gibt es ohne Ende. Also das ist so das Typische. Was machst du? Ich bin Steuerberater, Anwalt, Führungskräfte, Trainer und so weiter. Das ist nicht sexy. Da redet keiner gerne drüber. Und hier an der Stelle wird es dann extrem spannend, weil ich habe mich lange mit ihr unterhalten, auch so über ihre persönlichen Regeln, über ihre Werte, was ist ihr wichtig, was hat sie so in den letzten Jahren erlebt, warum steht sie heute dort, wo sie steht. Weil ich versuche hier an der Stelle immer aus ihrer persönlichen Geschichte heraus so eine Essenz herauszuarbeiten, sozusagen, das ist so der Diamant. Und das ist mir bei ihr am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, bis sie dann so ein bisschen aufgetaut ist und dann erzählt hat, ach ja, und dann ist vor 3 Jahren mein Mann gestorben. Und ich dachte, okay, das ist ja durchaus eine lebensverändernde Situation. Das ist ja durchaus eine Krise. Und dann meint sie, du, das hat mich komplett umgehauen. Das war also wirklich total lebensverändernd, weil plötzlich stand ich dann komplett alleine da. Und da bin ich dann erst mal ein halbes Jahr um die Welt gereist. Mein, wunderbar, wo warst du denn überall? Ja, ich war unter anderem in Florida und bin dort mit Delfinen geschwommen und habe mit Krokodilen gerungen und so bin dann noch weiter um die Welt gereist und dann bin ich irgendwann hier nach Hamburg wieder zurückgekommen und dann habe ich mir einen Lebenstraum auch erfüllt. Ich habe mir ein eigenes Pferd gegönnt. Das steht hier im Stall und so. Und mit dem Pferd trainiere ich auch regelmäßig. Und heute gelingt es mir einfach, dieses Pferd auch alleine mit den Augen zu steuern. Also komm her, geh zurück, geh nach links, geh nach rechts. Das konnte sie alleine, indem sie das Pferd nur anschaut. Und damit konnte sie das Pferd steuern. Und in dem Augenblick sagte ich, stopp. Jetzt habe ich deine Story. Ich weiß, du bist heute Abend auf einer Unternehmerveranstaltung und da ist mal so das Typische, stell dich mal ganz kurz vor. Klassischer Elevator Pitch, bei den meisten sehr, sehr schwierig und ich dachte mir, Mensch, mach doch mal Folgendes. Erzähl doch einfach, ich habe mit Delfinen gerungen und bin mit Krokodilen geschwommen und heute gelingt es mir, 700 Kilo alleine mit meinen Augenbewegungen zu steuern. Okay, aber andersrum, oder? Mit Delfinen geschwommen und mit Krokodilen gerungen, oder hast du es absichtlich Das umgedreht? habe ich absichtlich gemacht, weil das Okay. sorgt nämlich so für so einen Knoten im Kopf, wo die Ja. meisten sagen, müsste doch eigentlich andersrum sein. Das ist Ja. gewollt gewesen. Okay. Und dann Ja. noch dieses überzeichnete Bild. Heute Den schaffe ich es, 700. 700 Kilo nur mit meinen Augen zu bewegen. Und dann meinte sie, und wer wissen, wie das funktioniert, der kann mich ja nachher einfach mal ansprechen. Und sie war das Gesprächsthema des Abends, Ja. denn sie hat hier einfach diese Story rausgebracht und jeder hat sie gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Erzähl doch mal. Meinte sie, ja, ich mache eigentlich Führungskräftetrainings, aber das, was ich so mache, dann musste sie gar nicht mehr viel erklären, was sie dann macht, Ja. sondern dieses Bild, wenn diese Frau 700 Kilo alleine mit den Augen bewegen kann, was um Gottes Willen macht die erst mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Führungskräften, wenn die also mit denen ins Training reingeht? Und das war so das Bild, was wir hier dann kreiert haben. Und das ist einfach eine Story, die dafür sorgt, dass die Leute auf sie zukommen, dass sie also eine verrückte Geschichte hat und dass sie im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig bleibt, also des Merkens würdig. Und genau das ist das, was ich letzten Endes mache. Und alles beginnt natürlich mit dem Avocado-Kern, also mit dem, was zeichnet dich im Kern aus, was sind deine Regeln, Werte, Prinzipien und Wobei Glaubenssätze. das ja im Normalfall jetzt außer bei so einer Vorstellungssituation definitiv nicht das wäre, was man zuerst sagt, oder? Ach du, das kommt immer drauf an. Man hat ja am Anfang oftmals auch mit Kundengesprächen sozusagen kurzes Warm-up-Talk, wo man dann eben reingeht und wenn dann der Kunde sagt, sagen wir mal ganz kurz, wie arbeiten Sie eigentlich? Dann kann man sowas mit reinbringen und dann einfach sagen, Mensch, aber den Rest, wie das dann umgesetzt wird, darüber reden wir dann später. Das ist Also einfach so ein im Wesentlichen bisschen neugierig machen am Anfang ist immer gut. richtig, richtig. Das ist, also man muss hier wirklich eine gewisse Neugierde dann eben aufbauen. So, das ist, wie gesagt, So, der jetzt haben wir Arbeitsplatz. noch das Fleisch, ne? Das ist ja das, Richtig. was wir eigentlich haben wollen. Das Fruchtfleisch, das ist das, was wir alle haben wollen. Das ist also, da haben wir dann die Frage, wie agiere ich? Also, das sind sozusagen, wie arbeite ich denn überhaupt? Was sind denn meine Prozesse oder was macht mein Team? Also, was tue ich alles, um hier mein Leistungsversprechen zu erfüllen? So, das ist dann das Fruchtfleisch, das wollen die Kunden natürlich dann haben, das brauchen die Kunden meistens auch, aber, und das ist dann der letzte Punkt, nämlich das ist die Schale, das ist die Außenhaut, weil das ist das, was wir sehen. Und an der Stelle wird es dann extrem spannend. Alle wollen wir das Fruchtfleisch, aber wir sehen nur die Außenhaut. Und jetzt seien wir mal ehrlich, wenn wir eine Avocado kaufen, was machen wir immer? Wir nehmen eine Avocado, wir drücken so ein bisschen, wir riechen dran. Manchmal macht man auch oben den Nupsi ab, guckt mal rein, ob sie noch reif ist und so weiter. Meine Avocado ist natürlich immer so ein bisschen trickreich. Die hat also eine Zeitspanne, wo sie wirklich genießbar ist, von etwa 20 Minuten. Davor ist sie steinhart, danach ist sie vergammelt. Und genau das ist dann am Ende auch das Prinzip, weil hier, was haben deine Kunden davon, dass es dich und dein Angebot gibt? Das ist das, was in der Außenhaut ist. Das ist dann die Außendarstellung, wo man dann eben über Probleme spricht, über Lösungen spricht, um über Ideen spricht, um über eine Mission zu sprechen, um ihr einfach zu zeigen, was hast du denn davon, dass es mich gibt? Weil wenn du diese Fragen dann auch erstmal beantwortest, dann ist der Kunde auch über kurz oder lang, also man redet ja auch über die Customer Journey hinweg, über sogenannte Touchpoints, also sind diese ganzen Berührungspunkte, an denen unsere Kunden immer wieder mit uns ins Gespräch kommen, wo sie uns immer wieder erleben. Also gerade Social Media ist hier enorm wichtig. Wenn du also auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok und wo auch immer noch unterwegs bist, da gilt es hier immer die gleichen Geschichten zu erzählen, ein konsistentes Gesamterlebnis zu schaffen, damit die Leute, egal wo sie dir begegnen, immer das Gefühl haben, ich weiß, wovon er spricht, ich kenne ihn. Und das ist dann genau der Punkt, weil wenn du alles das erfüllt hast, dann kannst du auch später, wenn die Menschen dann auf dich zukommen, sagen, Mensch, ich habe hier das und das Problem. Wie kannst du dieses Problem für mich lösen? Ja, und das Damit. muss ja immer, also das ist ja auch das, was mir relativ früh klar geworden ist und was ich auch meinen Kunden immer wieder gesagt habe. Das, was du verkaufst, das, was ich verkaufe, das, was viele andere verkaufen, das kann man ja in dem Sinn nicht sehen. Ja, also klar, man könnte Genau. jetzt beim Seminar ein Video laufen lassen. Das ist Ja. aber immer noch anders, als wenn ich im Seminar bin. Ja, weil ich immer Richtig. in einer anderen Situation bin. Und ich muss sozusagen die Inhalte, die ich online publiziere und eben nicht nur ein Flyer, wo drauf steht, ich bin ganz toll und kostet Ja. 1000 Euro oder 2000 Euro am Tag, das Richtig. nützt ja nichts, sondern die Leute müssen ja, ich sage immer, ja, wie baust du denn Vertrauen auf, ne? Also diese ganzen Social Selling Nasen, ja, die dich Ja. als Kontakt anfragen und dann kommt ein Strategiegespräch und dann sollst du buchen, wo ich dann sage, wie soll denn das funktionieren? Ja, also wer da bucht, der ist halt vielleicht auch ein bisschen bar von Erfahrung, ja, Richtig. ja, also ich will da gar nicht jetzt ins Detail gehen, aber das finde ich immer einfach, da denke ich immer, wo soll denn jetzt das Vertrauen herkommen? Das verstehe Also, ich gar nicht im solange der Prozess. Kunde, solange der ein Kunde mir nicht erklären kann, warum ich für ihn der ideale Lösungspartner ist, arbeite ich meistens mit diesen Kunden auch noch nicht zusammen. Weißt du, hier gibt es eine wunderbare Geschichte. Kennst du Monty Roberts? Nehmen. Das ist der Pferdeflüsterer. Vielleicht den Ah, Begriff hast okay, du bestimmt. der Name sagt mir Genau. was. Ich So, hätte den und jetzt nicht abgespannt. Ich habe sogar den Film gesehen. ja, siehst du. So, und Monty Roberts hat, wenn er mit Pferden arbeitet, hat er ein ganz klares Prinzip. Er geht mit dem Pferd in eine Koppel. Man nähert sich so ein bisschen an, man beschnuppert sich so ein bisschen und irgendwann schubst dir das Pferd sanft zur Seite, geht ein paar Meter zur Seite, dreht sich um. Und in dem Augenblick entscheidet er sich, ob er mit dem Pferd arbeiten kann oder nicht. Denn wenn das Pferd weggeht, weiß er, mit dir kann ich nicht arbeiten. Ich bin für dich nicht spannend genug. Oder wenn das Pferd zu ihm kommt, weiß er, dir kann ich arbeiten. Wir können hier eine gemeinsame Reise starten. Und das ist letzten Endes auch genau das, was ich jetzt seit vielen, vielen Jahren mache. Dass also die Leute, egal in welcher Rolle ich unterwegs bin, also ob ich jetzt damals als Agentur unterwegs war, dann später als Trainer und Berater für Unternehmen und heute als Autor, Trainer, Mentor und Wir Speaker. vermeiden das C-Wort Coach, ne? Ja, Weil das ist inzwischen heißt das ja auch nichts mehr. das ist ja so ein Fantasiebegriff letzten Endes. Weißt du übrigens, wo der Begriff Coach herkommt? Ist das der Kutscher, oder? Richtig, genau. Das ist nämlich Ne? der Kutscher, der die Kutsche leitet und sozusagen seine Ne? Reisenden dann ans Ziel begleitet. Genau, da kommt das Ganze her. Aber das war für mich auch eine lange Reise, in der mich also viele Leute dann immer wieder begegnen auf LinkedIn und wo auch immer. Und es passiert bei mir praktisch jeden Tag oder jede Woche mehrmals, dass dann eben Leute sagen, Mensch, ich verfolge dich jetzt schon seit 15 Jahren. Ich weiß genau, wer du bist, was du machst, und so, weiß jetzt nicht genau, was du aktuell machst. Aber du bist jemand, ich kenne dich, ich vertraue dir. Und dann kommt einfach der Punkt, wo man dann wirklich auch in ein Gespräch mit hineingehen kann. Weil das ist dann am Ende auch ein Teil der Customer Journey. Die fängt immer damit an, die Leute müssen erst einmal sich über ihr eigenes Problem bewusst werden. Weil jemand, der kein Problem hat, der wird dich nicht anrufen. Das ist einfach so, weil wo kein Problem, da kann ein Angebot noch so teuer oder noch so günstig sein, wenn die Leute nicht wissen, warum brauche ich dich jetzt, welches Problem löst für mich, dann wird hier nichts passieren. Und dann beginnt die Customer Journey, die über von der Problembewusstwerdung dann rübergehend zur Recherche, zum Finden, zum Kennenlernen, zum Mögen. Passen wir also zusammen, mag ich dich? Mag ich deine Art und Weise, wie du denkst, wie du arbeitest, hin dann eben zum Vertrauen. Und erst dann am Ende, wenn das Vertrauen wirklich da ist, kann jemand sagen, von dir kaufe ich auch. Und danach geht ja die Reise weiter. Also bei vielen hört beim Kaufen die Customer Journey auf. Katastrophaler Fehler, weil danach kommt die Fulfillment Journey. Und das ist genauso wichtig, weil hier musst du auch dann sozusagen den Happy Place dann schaffen, weil da kannst du die Geschichten aufbauen, die dann auch gerne weitererzählt werden. Ja, also ich habe auch, also klar, als ich ganz jung und ungestüm war, habe ich auch gedacht, dass damals war es vor allem so Blogberatung und sowas. Social Media hat man damals noch nicht gesagt, eher Personal Publishing. Es gab ja eigentlich nur Blogs und Wikis ganz am Anfang, ne? Mehr gab Richtig. es ja eigentlich erstmal gar nicht. Und dann kamen irgendwann die Podcasts und dann kam irgendwann Facebook und so weiter. Aber wie auch immer. Und da war ich natürlich der Ansicht, ja, das braucht jetzt einfach jeder, ja. Und irgendwann bin ich aber dann kamen immer irgendwelche Leute und haben gesagt, ja, jetzt überzeugen Sie mich mal, dass ich das brauche, ja. Wo ich dann gesagt habe, wissen Sie was? Also, nö. Also, oder ich habe dann für mich gedacht, dass ich mit denen eigentlich gar nicht mehr reden will, wenn die nicht wissen, ja. Das ist wie wenn ich in den Metzger reingehe und sag, jetzt überzeugen Sie mich erstmal, dass ich Fleisch essen soll, ja. Genau. Oder ich gehe zu meinem normalen Kaufmann und sage, jetzt überzeug mich mal, dass Käse was Gutes ist, was ich abends essen kann oder so. Da wird der Richtig. auch sagen, Entschuldigung, aber nee. Das ist Also, ne? Also der falsche wenn du Ansatz. noch gar Ja. nicht weißt, gut, inzwischen ist natürlich so, ich verkaufe zum Teil inzwischen Sachen, von denen haben die Leute noch wenig gehört, ja. Oder die haben die Frage, also ich habe jetzt als mal bei der VHS einen kleinen Kurs mit Xing und LinkedIn zum neuen Job. Und da habe ich Ja. irgendwie zu 90 bis 100%, letztes Mal waren es 4 Personen, zu 100% Leute, die noch gar keinen Account hatten. Ja, also, sondern die wollten einfach erst mal hören, was ist das überhaupt? Was natürlich jetzt nicht unbedingt der Ziel des Abends, das Ziel des Abends war, ne? Aber klar, ich stelle mich dann schon auf die Leute ein bisschen ein, ja. Ja. Aber, und manchmal wollen die Leute auch wissen, Ah, hast du eine Lösung für das? Oder sie sagen was und ich kann sagen, hör mal her, da habe ich eventuell eine Lösung für, müssen wir noch mal in Ruhe drüber reden. Dann Ja. muss er natürlich, die Person muss dann natürlich bereit sein, auch drüber zu reden, ne? Weil sonst hat sie vielleicht auch das Problem gar nicht, ne? Also wenn Richtig. einer sagt, ich habe das Problem und du sagst, ich habe eine Lösung, lass uns reden und er redet nicht mit dir, ja gut, ne? Also Dann pass auf, dann ist meistens das Problem noch nicht drängend genug. Ich habe ja, hier aber immer so ein manchmal schönes. verstehe ich es nicht, ja. Gut, ja, Ich hatte jetzt einen im Gespräch, klar, der war pleite, also hatte sowieso kein Budget, ist normalerweise ein Problem, habe ich auch eine Lösung für. Und er ist momentan Pflegehelfer, aber eigentlich Journalist, ne? Und ist halt auch schon eher so in unserem Altersbracket. ja. Und ist halt frustriert, weil er tausende Bewerbungen geschrieben hat. Und habe ich gesagt, hier, ich habe eine Möglichkeit, dass Recruiter auf dich aufmerksam werden. Und wir machen es so, du zahlst mich vom zweiten und dritten Gehalt. Und wenn halt nicht, dann, wenn das, was wir machen, nicht funktioniert, dann war es halt gratis. Genau. Das mache ich gelegentlich. Also bitte jetzt nicht alle kommen und sagen, ich will dich vom dritten Ja. Gehalt bezahlen. Das mache ich, wenn jemand wirklich pleite ist und ich dem eigentlich auch helfen will. Und Journalisten finde ich ohnehin sympathisch, weil ich das eine Weile auch mal gemacht habe und so Ja. weiter. Und dann haben wir geredet. Danach kam er und hat gesagt, nee, will ich nicht. Und dann sage ich, warum? Ja, weil da hast ja keinerlei Risiko, ne? Da sagt er, Ja. ich habe noch nicht gehört, dass Leute mit meinen Kenntnissen, also der hat auch PR und sowas gemacht, mit meinen Kenntnissen von Recruitern angeheuert werden. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn du das weißt, ich habe ihm jetzt gestern nochmal nur kurz geschrieben, habe ich gesagt, du, ich nehme das jetzt hier vom Zettel, steht dir gern jederzeit zur Verfügung, wenn du es dir anders überlegst. Du, Scheinbar will er jetzt lieber Pflegehelfer sein und nochmal ein paar hundert Bewerbungen schreiben. Ja, der da Punkt, kannst der dann halt Punkt. nicht helfen, ne? Genau, du kannst an der Stelle nicht helfen, weil du kannst die Leute nicht zum Jagen tragen. Ja. Du kannst sie nicht über die Ziellinie tragen, weil Ja. hier, wenn nicht das Minimum, wirklich ein Minimum an Eigeninitiative mit dabei ist, dann kannst du dir wirklich beide Beine ausreißen. Und das habe ich leider selber oft genug gemacht, wo ich dann einfach, mein Anspruch ist dann immer wirklich eine Lösung zu finden, wirklich Ja. weiterzumachen. Und ich merke dann einfach, das ist dir scheißegal. Das ist dir Ja. vollkommen egal. Du hast dich damit abgefunden. Und solange das ist, weil das ist ja immer eine Entscheidung, die jeder dann auch für sich selbst treffen muss. Und genau das ist wirklich der Punkt. Das ist ja dann immer deren aktuelle Ist-Situation. Das ist Ja. ihre Problemsituation. Und wenn das für sie okay ist, dann ist das für mich auch okay, weil es ist deren Entscheidung, nicht Ja. meine. Ja. So, und das ist dann genau der entscheidende Punkt, wo ich wirklich auch immer sage, die Leute müssen sich über ihr Problem bewusst werden, was sie aktuell haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt und sie müssen sich auch über die Konsequenzen im Klaren sein. Was bedeutet das für mich? Ich bin im Herzen Journalist, arbeite gerade als Pflegehelfer. Für den Augenblick, alles tutti, komme ich mit klar. Aber was bedeutet das für dich jetzt in den nächsten 3 Jahren? Was bedeutet das in 5 Jahren? Was Ja. bedeutet das in 10 Jahren? Wie wirst du dann fühlen? Wirst du dich besser oder schlechter fühlen? Ja, Und was ich ja an dieser Stelle gerne mache, also, aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig, auch in diesem ganzen Prozess, den du jetzt auch beschrieben hast, auch zu definieren, wer ist nicht dein Kunde, ne? Oder richtig. manchmal sagen Leute zu mir jetzt gerade in diesem Bereich mit neuer Job finden, ja, es gibt Unternehmen, die wollen halt keine 55-Jährigen einstellen. Dann sage ich, Richtig. ja, das ist gut, wenn die dich nicht einstellen und auch keine Ausnahme machen, weil du würdest da ja sowieso nicht glücklich wahrscheinlich, weil sie bei allem und jedem, was irgendwie ein Problem wäre, dann sagen, Mensch, hätten wir nicht machen sollen, ja? Oder manche sagen, ich weiß nicht, irgendwas, ich war vorher das und da sage ich, der Arbeitgeber, den das stört, der ist nicht dein Arbeitgeber. Also Richtig. auch in dem Bereich gilt das. Und ich glaube, man ist Absolut. auch ganz wichtig, festzustellen, zu sagen, okay, ich habe die und die Außenhaut, ja, ich habe die und Richtig. die Außenhaut. Und ja, ne, wenn jetzt einer sagt, der Gaster macht da einstündige Videos und schneidet nicht, das ist Richtig. doof, dann sage ich, okay, ja, dann ticken wir verschieden, Dann ja, ist es einfach so. und dann ist es vollkommen okay, wenn das für dich der Grund ist, nicht zusammenzuarbeiten, super. Ja. Bin ich absolut, das ist absolut genau der Punkt, weil das ist ja dann letzten Endes die Arbeit vom Marketing, weil die Leute wissen einfach, wofür stehst du, wie arbeitest Ja. du und so, weil dann Also, wissen die ja. einfach genau, was dann sozusagen dein Thema ist, weil mich wirst du nie in einer Schlange vor einem Louis Vuitton-Geschäft stehen sehen, wo dann eben du einzeln dann hereingebeten wirst. Und da gibt es ja dann eben auch eben so einen Verkaufsprozess, dann kannst du noch Mitglied im Insider-Club werden und so weiter. Also da gibt es auch mehrere Stufen, die du dort als Kunde durchlaufen kannst. Aber hier weißt du einfach, wofür steht diese Marke, was sind deren Prozesse, was bieten die soweit an? Ist das für mich interessant? Ist das für mich relevant? Möchte ich das? Möchte ich in dieser Gesellschaft dann auch mit dabei sein? Möchte ich dann eben vor so einem Geschäft anstehen, um dann eingelassen zu werden? Nö, ist mir zu doof, ist nicht mein Thema. Von daher laufe ich da immer vorbei und kann nur wirklich interessiert zuschauen. Das finde ich dann wesentlich besser. Und das ist dann der entscheidende Punkt. Und damit können wir dann vielleicht dann die Avocado dann auch zumachen. Das ist nämlich dann der Punkt, diese Markenpositionierung und das Außen, die Außendarstellung hilft dir natürlich enorm dabei, Interessenten von Uninteressenten zu trennen. Das ist wie Monty Roberts. So findest du heraus, kann ich mit dir Ja. zusammenarbeiten oder nicht? Finde ich Möchte total ich mit super, dir das Bild, ja, oder zusammenarbeiten? das Beispiel, ja. Genau. Und das ist, wie gesagt, das, was ich seit 2004 konsequent umgesetzt habe, über 100% kundisch, über das Avocado-Prinzip und heute den Happy Place. Ja. Haben wir noch was zumindest? Gibt es schon ein Dummy oder ein reales Exemplar von deinem Buch? Können wir das noch im Bildschirm haben oder müssen wir da mal noch einen extra Call Da machen? können wir noch mal einen extra Call machen. Also, weil eigentlich hatte ich gehofft, dass es die Versandbestätigung habe ich schon. Also, ich warte jeden Augenblick, dass es hier Ding Dong. an der Tür klingelt. Aber bis heute ist es nicht da. Aber was ich anbieten kann, wenn das okay ist, ich habe für alle Zuhörer, biete ich etwas an. Das ist so ein kleines. Das machen wir jetzt. Wer Das jetzt machen noch wir. da ist, der ist reif. Der ist absolut reif. Nein, es ist vollkommen harmlos, weil es gibt eine Sache, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, 97% aller Webseiten sprechen am Kunden vorbei und du hast nur 3 Sekunden, manchmal 5, allerhöchstens 7 Sekunden Zeit, um hier einfach deinen Nagel anzusetzen und einzuschlagen. Erst dann lesen die Leute weiter oder sind sofort wieder weg. Und wie gesagt, ich analysiere, weil das ist meistens so das erste Kennenlernen. Da analysiere ich dann gerne erstmal die Webseite. Dann haben wir eine ganz gute Gesprächseröffnung und können dann ein bisschen in das Thema dann weiter reingehen. Und hier biete ich für alle mal so eine Gratis-Analyse an. Die ist recht umfangreich und ich blende das mal ganz kurz ein. Also jetzt siehst du das so, dann auf Ja, der da ist Seite, es, genau. der QR-Code, die Webseite www.mark mit C, Perl, Michel, alles zusammen, keine Striche. Dafür hat das Budget nicht mehr Nee, gereicht. das ist kostet extra, Analyse. Genau, das ist ein Extra. Wie gesagt, ja. speichert euch den Link, scannt den QR-Code ab und dann lasst uns einfach über eure Webseite sprechen. Das ist kein Verkaufsgespräch, sage ich an dieser Stelle ganz explizit, weil ich möchte jemanden erstmal kennenlernen und ich denke, das ist jetzt auch bewusst geworden. Also ich nehme nicht jeden Kunden an aktuell. Bis Ende des Jahres nehme ich überhaupt keine Kunden mehr an, vielleicht ab Anfang nächsten Jahres wieder. Von daher könnt ihr also vollkommen entspannt reingehen. Ich gehe entspannt rein. Ich bin neugierig. Ich will euch kennenlernen. Ich will euer Business kennenlernen. Ich gebe euch ein paar Ideen mit, wie ihr eure Webseite auf den Punkt besser umbauen könnt. Und wenn wir dann später mehr zusammen machen wollen, dann gerne. Das ist doch ein Angebot. Ich mache sowas Ähnliches immer mit LinkedIn-Profilen, ja. Also ich habe so einen Post, wo man sich dann melden kann und so weiter. Also müsst ihr mal bei mir auf Doppelglocke stellen, dann kriegt ihr das vielleicht gelegentlich mit. Und ich muss mich jetzt echt an die Kandare nehmen und einmal pro Woche so ein Ding machen, sonst wird die Schlange zu lang, ja. Also Ja. das mache ich dann öffentlich, ne? Also in dem Fall, Ja. also bei dir ist es ja direkt. Ich mache das dann natürlich öffentlich, dass die Leute mitkriegen und dann, wenn die alle angucken würden, dann bräuchten sie mich gar nicht mehr. Aber nein, nicht wirklich, nicht Da wirklich. hast du am Ende wieder den Punkt, die Leute setzen es einfach nicht um. Ne. Entweder ist die Problemebene noch nicht bewusst Ne. oder der Schmerz ist noch nicht groß genug oder man weiß einfach noch nicht, wie die Konsequenzen kurz-, mittel- und Ich mache es langfristig. anders. Ich gebe nur so 3 bis 5 Tipps und in der Regel Ja. kommt man auch auf 20 oder so. Ja, aber Schrauben, So an denen sieht man drehen kann. Gut. es aus. Cool. Marc, vielen, vielen Dank. Und Gerne. liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Bis dann.